Welche sind die inneren gemeinsamen Güter in der Kirche? Die inneren gemeinsamen Güter in der Kirche sind die Gnade, die man durch die Sakramente empfängt, Sakramente, die der Verwaltung der Kirche anheimgestellt sind, der Glaube, die Hoffnung, die Liebe, also die göttlichen Tugenden, die durch die Kirche hindurch unsere Beziehung zum lieben Gott grundlegen, die unendlichen Verdienste Jesu Christi, alle Verdienste Jesu Christi, vor allem die aus seinem heiligen Leiden, die überreichen Verdienste der allerseligsten Jungfrau Maria und der Heiligen und die Frucht aller guten Werke, welche in der Kirche geschehen. Ja, sehr wichtig, das einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Die inneren gemeinsamen Güter der Kirche, also was geistlich übernatürlich ist.